Es gab Kaffee und Häppchen für eine Handvoll von Betriebsprüfern. Mit dabei in Benkos Innsbrucker Büro war auch ein Geschäftsführer der Signa und dessen oberste Steuerfachfrau. Was Wunder, dass der zeitweilige Milliardär Benko persönlich kaum je Steuern zahlte und seine horrenden Ausgaben für Luxus jeder Art regelmäßig von der Steuer absetzen konnte. So machte sich der Tiroler Aufsteiger die Schwächen seiner Opfer zunutze. Mancher, wie der untergeordnete Betriebsprüfer, mag sich gebauchpinselt gefühlt haben, wenn der Milliardär ihm persönlich bei Schnittchen seinen Konzern vorstellte. Andere freuten sich über Einladungen auf Benkos Yacht Roma, in sein Chalet oder zur Jagd, denn damit wurden sie Teil von etwas Besonderem. Sie waren gleichzeitig unter sich und obenauf, und sie profitierten erst einmal sehr gut davon. Täter und Opfer passen oft zusammen wie Hand und Handschuh, sagt Thomas Knecht, lange leitender Arzt der Fachstelle für forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Außerhoden und ein vielbeschäftigter Gerichtsgutachter auch bei White-Collar-Crimes. Er spielt etwas vor, was der andere gerne wäre. Er lebt den Traum vom Fliegen. Oft verdient das Opfer am Anfang auch sehr gut. Dann frisst Gier Hirn. Gier wie Neid gelten seit dem Mittelalter als Todsünden. Im Kapitalismus sind sie gleichzeitig ein unverzichtbarer Antrieb wie ein potenzieller Zerstörer. Bei der Signa wirkten diese Kräfte so stark wie selten nur im Wirtschaftsleben. Innerhalb von 20 Jahren schuf René Benko aus dem Nichts Europas größten privat geführten Immobilienkonzern. Und hinterließ Schäden, die sich noch gar nicht seriös beziffern lassen. Allein bei den drei wichtigsten Gesellschaften der Signa, der Holding sowie den Immobiliengesellschaften Prime und Development haben Gläubiger bis Anfang Juni 2024 Forderungen von über 20 Milliarden Euro angemeldet, die allerdings nicht einmal zur Hälfte von den Insolvenzverwaltern anerkannt wurden. Wer Benko Geld geliehen hat oder wem Benko Zahlungen schuldig blieb, kann im Schnitt mit einer Quote von 30% rechnen, das heißt 2 von 3 Euro dürften verloren sein. Gänzlich leer ausgehen werden voraussichtlich die Mitinhaber der Signa. Sein eingesetztes Eigenkapital wird der Club der Milliardäre, den Benko von den großen Gewinnchancen überzeugte, voraussichtlich verlieren. Unter den Anteilseignern sind aber auch Investoren, die ihnen anvertrautes Geld in die Signa steckten, darunter Versicherungen und Pensionskassen, aber auch die RAG-Stiftung, deren Geld eigentlich dafür sorgen soll, dass die Bergbaustollen im Ruhrgebiet und im Saarland nicht für bleibende Schäden sorgen. Die Signa-Pleite wird also Spuren nicht nur im privaten Vermögen von Reichen hinterlassen, die das finanziell sehr gut verkraften können. Auch politisch dominierte Investoren wie die Bayerische Versorgungskammer oder die RAG-Stiftung werden jeweils hunderte Millionen Euro verlieren, womit die Kosten der Pleite auf größere Gruppen der Gesellschaft umgelegt werden. Ebenso gilt das für Versicherungen wie die R+V oder Signal Iduna, die ihren Kunden nun weniger auszahlen können. Und etliche projektierte oder angefangene Bauten wie der Hamburger Elbtower werden, wenn überhaupt, wohl nur fertiggestellt werden, wenn auch staatliche Gelder die Betonmischer wieder zum Rotieren bringen. Sehr viel direkter noch spüren die Pleite allerdings die rund 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Signa, die dadurch arbeitslos wurden. Die gezeichneten Mitarbeiteraktien, bei vielen eine Basis der Altersversorgung, sind wertlos geworden. Weit mehr Beschäftigte noch sind betroffen bei den Handelsunternehmen, die der Signa gehörten. Als Benko Karstadt und Kaufhof 2019 fusionierte, arbeiteten dort noch gut 25.000 Menschen. Inzwischen sind es nach 3 Pleiten noch etwa 12.000 Beschäftigte. Allerdings muss gesagt werden, dass es die Warenhäuser auch unter anderen Eigentümern schwer gehabt hätten. Und dass die neuen Herren der Traditionsfirma, der kanadische Unternehmer Richard Baker und der deutsche Investor Bernd Beetz, auch nicht für eine sichere Zukunft stehen. Ähnliches gilt für die österreichische Möbelhauskette Kika Leiner, die Benko für ein paar Jahre übernommen und sie kurz vor der Insolvenz weitergereicht hatte. Dort wurden etwa 2000 Jobs seit der Übernahme durch die Signa gestrichen. Staatliche Bürgschaften, wie die 680 Millionen Euro, die der deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds an Galeria gezahlt hat, sind weitgehend verloren, sowie etwa 20 Millionen Euro, mit denen der österreichische Staat Kika Leiner indirekt unterstützt hatte. Auch der Schweizerische Globus und die Luxuswarenhauskette aus Berliner KaDeWe, Hamburger Alsterhaus und Münchner Oberpollinger haben teils Staatsgelder bekommen und sie werden nun an ihren Mitarbeitern sparen müssen.